Guten Abend, Mr. Guten Elliot. Abend. Tragen Sie sich hier bitte ein. Ja. Viel Arbeit, Mr. Elliot? Na, es geht so. War Montag in Manchester, ein Giftmischer. Heute früh eine Kindesmörderin in Holloway. Beides sehr gewöhnliche Verbrechen. Dafür haben Sie aber morgen was Besonderes. Tja, kann man wohl sagen. Selbst nach meiner langjährigen Erfahrung bin ich doch etwas gespannt auf ihn. Na, dann werde ich mal gehen. Gute Nacht, Mr. Elliot. Gute Nacht. Um 7 Uhr Tee, wie üblich? Ja, bitte. Nicht mal mein verstorbener Meister, der große Mr. Samuel Barry, hatte je das Glück, einen Herzog zu hängen. Was für eine Krönung einer langjährigen Beamtenlaufbahn. Wieso? Tja, ich gehe in Pension. Wer je mit der Seidenschnur gearbeitet hat, wird sich nie wieder mit Hanf zufrieden geben. Sehr richtig. So, da sind wir schon. Oh, danke. Wird er sehr schwierig sein? Er ist die Ruhe selbst. Sie werden staunen. Noblesse oblige, zweifellos. Ein schwieriger Klient kann einem die Arbeit doch sehr verleiden. Besonders die Damen neigen sehr zur Hysterie. Das ist sehr unvernünftig. Tja, Colonel, angesichts der Bedeutung des Ereignisses gehe ich zeitig zur Ruhe. Die letzte Hinrichtung eines Herzogs in unserem Lande war eine üble Fuscherei. Allerdings ist er damals noch mit dem Beil hingerichtet worden. Tja. Oh, fast hätte ich es vergessen. Sie müssen meine Unwissenheit entschuldigen, aber wenn ich ihm morgen früh gegenüberstehe, wie ist die korrekte Form der Anrede? Euer Lordschaft? Euer Gnaden. Euer Gnaden? Oh, danke sehr. Guten Morgen, Euer Gnaden. Danke, schon gut. Ah, guten Abend, Colonel. Ein Gläschen Wein? Guten Abend, Euer Gnaden. Danke, nein. Ich wollte nur fragen, ob Sie besondere Wünsche zum Frühstück haben. Nur Kaffee und eine Scheibe Toast. Und ein paar Trauben vielleicht. Die Zeitungsleser werden unzufrieden mit mir sein, aber mir ist es zu früh für das traditionelle kräftige Frühstück. Die Verabredung ist um 8, nicht wahr? Um 8, ja. Darf ich noch bemerken, Euer Gnaden? Sie sind bewundernswert ruhig und gefasst. Ihr Anstaltspfarrer war wie immer im Recht, als er mir sagte, glauben Sie mir, Sir, ein Mann, der auf seine Hinrichtung wartet, steht auf wunderbare Weise über den Dingen. Wenn ich sonst noch irgendetwas für Sie tun kann. Nein, danke, Colonel. Wir haben sicher morgen früh noch Gelegenheit, uns zu verabschieden. Bedauerlicherweise, ja. Gute Nacht, Herr Gnaden. Gute Nacht. Kurze Geschichte seiner Erlebnisse, geschrieben am Vorabend seiner Hinrichtung. Von Louis Descoigne Mazzini, 10. Herzog von Chalfont, der zu hoffen wagt, dass sie nicht ohne Interesse sein wird für jene, die nach ihm leben und sie lesen werden. Guter Mann, es war nicht mein Wunsch, dass Sie mir Gesellschaft leisten. Wenn Sie schon schlafen, dann schlafen Sie bitte möglichst leise. Da mir nur so kurze Zeit bleibt, um meine Geschichte zu erzählen, fällt mir die Entscheidung schwer, wo ich sie beginnen soll. Vielleicht ist es am besten, wenn ich am Anfang beginne. Ich wurde geboren als gesundes Baby einer englischen Mutter und eines italienischen Vaters, der einem Herzschlag erlag im gleichen Augenblick, als er mich zum ersten Mal erblickte. Unter diesen Umständen dürfte es verständlich erscheinen, dass ich nur eine flüchtige Erinnerung an ihn habe. Alles, was ich von ihm weiß, hat Mama mir erzählt. Vater war ein sehr schöner Mann. Vergilio, Mama war eine Tochter des 7. Herzogs von Chalfont. Sie war mit ihrem verführerischen Tenor durchgebrannt und vertauschte die mittelalterliche Pracht von Schloss Chalfont mit dem modernen Wohnkomfort der Balaclava Avenue Nummer 73. Sie waren arm, aber sie verlebten 5 glückliche und harmonische Jahre, bis meine Ankunft Papa zu den Engelschören schickte. Da Papas Tod sie in noch größere Armut gestürzt hatte, überwand Mama ihren Stolz und machte den Versuch, sich mit ihren Angehörigen auszusöhnen. Sie würdigten den Brief nicht einmal einer Antwort. Um uns beide am Leben zu halten, war sie abscheulicherweise gezwungen, einen Untermieter aufzunehmen. Für ihn musste sie niedrigste Arbeiten verrichten. Sie glaubte, dass ihre Familie sich verschworen hatte, mich um mein Geburtsrecht zu betrügen. Und sie unterrichtete mich deshalb von frühester Kindheit an in der Geschichte unserer Familie und ihres Stammbaumes. Die Herzogswürde war von Charles II. An Colonel Henry des Coin verliehen worden, für die Dienste, die er seiner Majestät während des Exils erwiesen hatte. Für Dienste, die die Herzogin seiner Majestät erwiesen hatte, wurde der Titel später nach der Restauration mit dem außerordentlichen Privileg ausgestattet, dass er nicht nur in männlicher, sondern auch in weiblicher Linie vererbt werden konnte. Louis. Theoretisch war es daher möglich, dass die Herzogswürde eines Tages über Mama auf mich vererbt würde. Mama arbeitete und sparte und schickte mich in die beste Schule, die sie ermöglichen konnte. Ein kleines Erlebnis aus meiner Schulzeit erscheint mir im Hinblick auf meine jetzige Situation besonders amüsant. Lionel Hollander, wie lautet das 5. Gebot? Na, wird's bald? Wer weiß es dann? Ich bitte, Miss Waterman. Louis Mazzini, sag es uns. Du sollst nicht töten. Sehr gut, Louis. Das 5. Gebot lautet, du sollst nicht töten. Nein, in jenen Tagen hatte ich noch keinerlei Schwierigkeiten mit dem 5. Gebot. Was das 6. Gebot betrifft, so war ich wohl kaum in dem Alter, um damit schon in Konflikt zu geraten. Obwohl ich alt genug war, um verliebt zu sein. Und so erscheint Sibylla zum ersten Mal in meiner Geschichte. Sibylla und ihr Bruder Graham waren meine einzigen Freunde. Wir sind zusammen aufgewachsen. Obwohl Mama mich sonst davon zurückhielt, mich mit den Kindern der Nachbarschaft abzugeben, hatte sie gegen die Freundschaft mit ihnen nichts einzuwenden. Denn schließlich hatte ihr Vater, Dr. Hallward, einen angesehenen Beruf. Louis, wir müssen uns über deine Zukunft klar werden. Ach Mama, es kann doch nicht schwer sein, Arbeit zu finden. Keine Arbeit, Louis. Eine Karriere. Ich hatte gehofft, du könntest nach Cambridge gehen. Die Descoins waren immer dort. Dann vielleicht in die Diplomatie. Aber ich fürchte, das wird unerreichbar für dich sein. Wie auch immer. Wenn du dein Examen hinter dir hast, werden wir schon einen seriösen Beruf für dich finden. Selbst Söhne aus den besten Familien üben heutzutage einen Beruf aus. Lass einmal überlegen, wer uns helfen könnte. Leider kennen wir niemanden. Nur unsere Familie. Und die kennt uns nicht. Auf alle Fälle könnten wir es noch mal versuchen. Ich schreibe heute noch an Lord Escoin Descoin. Er kann bestimmt in seiner Bank etwas für dich tun. Eine Bank, Mama? Ist das ein seriöser Beruf? Es ist eine Privatbank, mein Junge. Und nicht etwa ein öffentlicher Kassenschalter. Der Brief wurde ordnungsgemäß abgeschickt und diesmal erhielten wir Antwort. Madam, im Auftrag von Lord Escoin Descoin teile ich Ihnen mit, dass ihm nichts bekannt ist von der Existenz Ihres Sohnes als einem Mitglied der Descoin-Familie. Unterschrieben von seinem Sekretär. Das ist sehr dumm von ihm. Von Ihnen allen. Sie wissen ganz genau, auch du könntest eines Tages Herzog von Chalfont werden. Das glaube ich kaum, Mama. Es sind doch mindestens 12 Anwärter noch vor mir. Ganz zu schweigen von den noch nicht Geborenen. Es sind schon ganz andere Dinge passiert. Ich will ja nicht unchristlich sein, aber so wie Sie sich benehmen, wünschte ich Ihnen am liebsten, dass alle 12 morgen noch sterben. Aber mit einer Ausnahme, Mama. Du musst Herzogin von Chalfont sein, bevor ich es werde. Also doch Arbeit und keine Karriere, Mama. Das befürchte ich auch, Louis. Ein Descoin arbeitet. Waren es die törichten Träume meiner armen Mama, die in meinen Geist jenen Keim gepflanzt hatten, aus dem später einmal das sensationellste Verbrechen des Jahrhunderts erwachsen sollte? Wenn das der Fall war, dann war ich mir dessen damals jedenfalls nicht bewusst, denn es gab Dinge von größerer Dringlichkeit. Selbst potenzielle Herzöge müssen essen. Mr. Perkins, seit beinahe 15 Jahren unser Untermieter, tat sein Bestes, um uns behilflich zu sein. Er war Geschäftsführer in einem Stoffladen und dort fand er eine Beschäftigung für mich. Der möglicherweise künftige Herzog von Chalfont wurde Ladengehilfe in einem Tuchgeschäft. Diese Demütigung hielt zwei trostlose Jahre lang an. Und dann wurde eines Tages Mama, da ihre Brille zerbrochen war und sie kein Geld für die Reparatur hatte, von der Straßenbahn überfahren und lebensgefährlich verletzt. Louis. Ja, Mama? Ich möchte in Chalfont beigesetzt werden. In der Familiengruft. Ja, Mama. Ich schrieb an den Herzog, um ihn von Mamas letztem Wunsch auf dem Sterbebett zu unterrichten. Seine Antwort war eine brüske Ablehnung. Als ich auf dem trostlosen Vorstadtfriedhof an Mamas armseligem Grabe stand, habe ich geschworen, alles Unrecht zu rächen, das ihre Familie ihr angetan hatte. Es war eigentlich nur jugendliche Prahlerei, und doch war es bereits eines der winzigen Samenkörner, aus denen mächtige Bäume hervorwachsen. Jedenfalls ging ich schon damals so weit, den Familienbaum zu überprüfen und bis auf die noch lebenden Mitglieder zu stutzen. Aber was konnte ich ihnen antun? Was konnte ich ihnen nehmen? Mit Ausnahme vielleicht des Lebens. Für einen Augenblick schwelgte ich in der Vorstellung, dass sie alle 12 während eines Familientreffens gleichzeitig ausgerottet würden. Von der unsichtbaren Hand des mittellosen Jungen aus Clapham, der wie durch ein Wunder seine Geburtsrechte wiedererlangt hatte. Ich machte sogar Überlegungen, wie ich es bewerkstelligen könnte. Aber zunächst gab es dringendere Sorgen. Mamas geringfügiges Einkommen bestand in einer Jahresrente, die mit ihrem Tode erloschen war. Das Problem, wie ich von nur wenig mehr als 25 Schilling Wochenlohn leben sollte, wurde durch die Einladung von Dr. Hallward gelöst, in seinem Haus Wohnung zu nehmen. Sicher war es bitter, die Rolle eines armen Verwandten zu akzeptieren. Aber die Gewissheit, Sibylla jeden Tag zu sehen, war zu verführerisch, um abzulehnen. Louis, ich bin so froh, dass du bei uns wohnst. Es ist mein Vorschlag gewesen. Ich habe dir etwas mitgebracht. Oh, Louis, das sollst du aber nicht. Das war doch sicher viel zu teuer. Ach, das ist aber dumm. Da ist Leinen. Wir sehen uns beim Essen wieder. Die nächsten Jahre brachten mir noch häufig solchen Herzenskummer. Aber auch Gehaltserhöhung. Litzen und Bandwaren 30 Schilling die Woche. Stoffe 32 Schilling, Sixpence wöchentlich. Und schließlich Damenunterwäsche 35 Schilling pro Woche. Wenn ich schon Stoffhändler sein musste, dann wenigstens nicht in einem kleinen Vorstadtladen. Und so übersiedelte ich in ein großes Geschäft im vornehmen Westend mit dem enormen Gehalt von 2 Pfund pro Woche. Täglich während der Mittagspause kontrollierte ich den Stand meiner Erbfolge. Manchmal fand ich in der Rubrik Todesfälle gute Nachrichten. Ein andermal, unter Geburten, schlechte Neuigkeiten. Dass dem Herzog Zwillinge geboren wurden, war ein furchtbarer Schlag. Zum Glück stellte eine Diphtherieepidemie schon kurz darauf den Status quo wieder her. Und brachte mir sogar noch einen Pluspunkt durch den Tod der Herzogin. In diesem Sommer gaben wir Hallwards ein Fest. Möchtest du was trinken? Nein, danke. Vielleicht guten Abend, Sibylla. Hallo, Louis. Gut siehst du aus. Du auch. Nicht wahr, Leinen? Ja, wirklich. Ihre Freundlichkeit ermutigte mich zu einem Entschluss, mit dem ich in Gedanken schon eine ganze Weile gespielt hatte. Jetzt sind die Letzten fort. Gott sei Dank. Ein langweiliger Abend. Ich fand, der Abend war sehr nett. Ja, vielleicht für dich. Es ist furchtbar, eine Frau zu sein. Dauernd muss man mit langweiligen Männern tanzen und über ihre dummen Witze lachen, während sie einem auf die Füße treten. Ich habe dir nicht auf die Füße getreten. Du bist auch nicht langweilig. Und deine Witze sind lustig. Danke. Sibylla. Mhm. Sibylla, willst du mich heiraten? Selbstverständlich nicht. Und bitte steh auf. Wenn du auch halb Italiener bist, so siehst du doch kindisch aus, wenn du hier den jugendlichen Liebhaber darstellst. So, ich sehe kindisch aus? Ja, Und wie? Wirke ich immer noch kindisch? Wirst du mich jetzt heiraten? Nein. Warum nicht? Ich heirate Lionel, das habe ich doch gesagt. Ach, das kannst du nicht. Warum nicht? Weil er so ordinär ist. Er ist kein Gentleman. Du hast es nötig. Hast du schon von einem Gentleman gehört, der anderen Leuten die Schuhe putzt? Es ist gemein, so etwas zu sagen. Nur weil Mama arm war. Lionel wird eines Tages ein reicher Mann sein. Und ich werde vielleicht Herzog sein. Wer es glaubt, wird selig. Nein, wirklich. Es ist gut möglich. Mama war die Tochter des siebenten Herzogs. Oh, die Geschichte kenne ich schon. Wenn du Herzog geworden bist, dann komm her und zeig mir deine Krone oder wie das Ding heißt. Dann werde ich mich furchtbar schämen. Ja, das wirst du. Jedenfalls werde ich Lionel heiraten. Und jetzt gehe ich zu Bett. Du wirst es bereuen. Wenn es einen bestimmten Augenblick gegeben hat, in welchem meine vagen Träume konkrete Formen annahmen, dann war es dieser. Die Descoings hatten nicht nur meiner Mutter Unrecht getan. Sie waren auch das größte Hindernis zwischen mir und der Erfüllung all meiner Wünsche. Je mehr ich darüber nachdachte, umso klarer wurde mir, dass diese Leute, deren Lebensgeschichte ich so gut wie meine eigene kannte, wahre Ungeheuer an Dünkel und Grausamkeit waren. Deren einziger Daseinszweck darin bestand, mich meiner Geburtsrechte zu berauben. Ich kannte Chalfont nur von dem Bilde, das Mama gemalt hatte. Gewiss war es äußerst erniedrigend, am offiziellen Besuchstag zum Eintrittspreis von Sixpence an der Schlossbesichtigung teilzunehmen, aber ich zwang mich zu dieser Selbstüberwindung. Ich wollte mein Wunschziel, das ich so sehr erstrebte, von nahem sehen. Allerdings hatte ich kaum damit gerechnet, so plötzlich meinem Gegner ins Auge zu sehen. Einen Augenblick mal. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Zwischen mir und der Herzogswürde standen damals noch etwa 8 Personen, die aber allesamt außerhalb meiner Reichweite zu sein schienen. Es ist zu schwierig, auf elegante Weise Menschen umzubringen, zu denen man keine freundschaftlichen Beziehungen hat. Ich war fast schon von der Unmöglichkeit überzeugt. Da lieh mir eines Tages, als ich nicht im Entferntesten daran dachte, das Schicksal seiner Hand. Wenn Sie nichts Besseres haben, müssen wir das nehmen. London ist ihm leider nicht Paris. Packen Sie es ein, wir werden es gleich mitnehmen. Setzen Sie es auf mein Konto. Ja, Sir. Wie ist Ihr Name? Mr. Escoin Descoin. Endlich stand ich einem von Ihnen von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Es war der Sohn von Lord Escoin Descoin, dem Bankier, dessen Weigerung, mir zu einer standesgemäßen Karriere zu verhelfen, ich meine jetzige, unwürdige Tätigkeit zu verdanken hatte. Mit welchem Recht stand dieser arrogante Flegel auf der anderen Seite des Ladentisches und kommandierte mich herum? In meiner Erregung und meinem Ärger hörte ich Ihre Unterhaltung ganz unverhohlen zu. Ich habe Zimmer bestellt bei Cruikshanks in Maidenhead. Wir fahren am Freitagnachmittag. Sind wir dort wirklich sicher? Das Hotel ist absolut diskret. Man ist dort völlig anonym. Hey Sie, packen Sie das Paket und kümmern Sie sich nicht um unsere Gespräche. Rühren Sie mich gefälligst nicht an. Ich interessiere mich nicht für Ihre idiotische Unterhaltung. Wenn Sie Ihrer Unverschämtheit auch noch Beleidigungen hinzufügen wollen, dann sehe ich mich leider zu Maßnahmen gezwungen. Die Folge war, dass ich auf der Stelle entlassen wurde. Ich beschloss, es ihm in gleicher Weise heimzuzahlen und ihn ebenso unverhofft aus dieser Welt zu entlassen. Aus dem Gespräch wusste ich, wo ich wahrscheinlich Gelegenheit finden würde, ihn umzubringen. Dr. Halvards Medikamentenschrank hatte mich mit den notwendigen Mitteln versorgt. Der Wochenlohn, den ich mit meiner Kündigung bekommen hatte, ermöglichte mir eine angemessene Ausstattung für ein Weekend in Maidenhead. Es war denkbar, dass sie sich an mich erinnerten. Und doch war es unwahrscheinlich. Denn Handlungsgehilfen werden gewöhnlich als Angehörige einer niedrigeren Kaste angesehen, die nie über ihren Ladentisch hinausgelangen. Ich beschloss, den Stier bei den Hörnern zu packen. Verzeihen Sie mir, dürfte ich Sie wohl um ein Streichholz bitten? Natürlich. Danke sehr. Haben wir uns nicht schon mal gesehen? Ich erinnere mich nicht. Komisch, Ihr Gesicht kommt mir so bekannt vor. Waren Sie in Monde letztes Jahr? Nein, vor 2 Jahren. Aber dann kennen wir uns von dort. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Nein, danke, ein andermal. Wir wollten uns gerade zurückziehen. Ich missbilligte zwar, dass sie sich so früh zurückzogen, aber andererseits konnte man sie schwerlich dafür tadeln, denn ein Weekend ist, ebenso wie das Leben, nur kurz. Am nächsten Morgen wartete ich darauf, dass sie herunterkamen. Ebenso am Nachmittag. Sie erschienen während des ganzen Tages nicht. Auch nicht am darauffolgenden Morgen. Meine Geduld war am Ende. Das Wochenende war nahezu vorüber und ich konnte nicht damit rechnen, dass mir die Vorsehung noch einmal eine so vielversprechende Chance bieten würde. Ich war in einem Zustand von Verzweiflung und ich folgte ihnen, obwohl ich kaum noch Hoffnung hatte. Ich hatte das Gift bei mir, aber sie hatten nicht einmal einen Picknickkorb mitgenommen. Immerhin war es möglich, dass sie irgendwo anhalten würden, um eine Erfrischung zu sich zu nehmen. Kurz darauf hielten sie an, aber nicht deswegen. Nach meiner bisherigen Erfahrung würde es Stunden dauern. Der Rest folgte ganz automatisch. Glücklicherweise hatte ich in der städtischen Badeanstalt von Clapham schwimmen gelernt. Allerdings hatte ich nie Gelegenheit gehabt, es unter Wasser auszuprobieren. Natürlich war ich bemüht, nicht direkt vor ihrer Nase aufzutauchen, obwohl ich bezweifle, dass sie mich überhaupt bemerkt hätten. Der Zeitpunkt war wunderbar abgepasst. Tat mir leid. Aber ich fand Trost in der Überlegung, dass sie das Wochenende mit dem jungen Descoigne vermutlich schon ein schlimmeres Schicksal beschieden hatte, als es der Tod sein konnte. Ich beschloss, die Entscheidung darüber, wo und wie ich den nächsten Schlag führen sollte, zu verschieben, bis meine Nerven sich wieder völlig beruhigt hatten. Denn ich muss daran erinnern, dass ich noch sehr jung war und außerdem von Natur aus keineswegs gefühllos bin. Plötzlich hatte ich eine glänzende Idee. Ich würde einen sorgfältig formulierten Beileidsbrief an den alten Descoigne schreiben. Das würde mir ein angenehmes Gefühl der Rache für seine Grausamkeit gegenüber Mama vermitteln. Und außerdem war mir keineswegs entgangen, dass er im Augenblick in seiner Bank eine Vakanz hatte. Descoigne biss auch prompt darauf an. Bitte setzen Sie sich, Mr. Mazzini. Guten Tag. Mein verstorbener Sohn. Eine Tragödie. Er war noch jung und unbesonnen, aber wenn er erst einmal reifer und älter gewesen wäre. Davon bin ich überzeugt und deshalb habe ich Ihnen mein Mitgefühl aussprechen wollen. Ich freue mich, dass Sie es getan haben. Ein solcher Schicksalsschlag macht andere Probleme unwichtig und bedeutungslos. Wenn ich mich richtig erinnere, Mr. Mazzini, so habe ich vor einigen Jahren ein kurzes Schreiben bekommen von Ihrer Frau Mutter. Meine verstorbene Mutter. Halleluja, du siehst sehr vergnügt aus. Du auch. Ich habe Neuigkeiten. Die habe ich auch. Welche denn? Zuerst deine. Lionel und ich werden jetzt bald heiraten. In 2 Monaten. Meine herzlichen Glückwünsche. Nein, ihm muss ich gratulieren. Und dich bewundere ich. Jetzt du? Es ist längst nicht so aufregend. Ich war heute bei Lord Descoigne. Du warst meinem Cousin. Ihm gehört eine Privatbank in der City. Er hat mir eine gute Position angeboten, mit bester Bezahlung und glänzenden Aufstiegsmöglichkeiten. Louis. Ich freue mich ja so für dich. Louis, erinnerst du dich noch? Woran? Wir waren allein in diesem Zimmer, nach meinem Fest. Und ich küsste dich? Ja. Du warst gemein zu mir. Ja. Ich habe mich lustig gemacht über deine Verwandtschaft mit dem Descoins. Es tut mir so leid. Und glaubst du mir jetzt? Ja. Louis, küss mich. Zeig mir, dass du mir verzeihst. Nein, das dürfen wir nicht. Du bist verlobt. Ich habe mich in jener Nacht vergessen. Ich habe es sehr gern, wenn du dich vergisst. Du bist ein Mensch, der durch das Leben tanzen muss, Sibylla. Hoffentlich tritt dir Lionel nicht zu oft auf die Füße. Meine neue Tätigkeit war auch nicht sehr bedeutend, aber ehe man eine Leiter hinaufsteigt, muss man alle Sprossen ausprobieren. Sehr schön. Der nächste Anwärter auf Beseitigung sollte jung Henry Descoigne sein. 24 Jahre alt, seit kurzem verheiratet, bisher ohne Nachkommen. Ich hatte eine ganze Sammlung von Informationen über die Descoigne, die ich aus Zeitungen und Zeitschriften zusammengetragen hatte. Und ich blätterte sie durch, um die günstigste Möglichkeit herauszufinden, mich ihm zu nähern. Ich fand eine. Ich kaufte die notwendige Ausrüstung, gebraucht, aus zweiter Hand, und radelte am nächsten Wochenende los. Ich hatte einige fotografische Handbücher studiert und herausgefunden, dass die Geheimnisse der Kamera in der Praxis kaum mehr voraussetzen als eine normale Intelligenz. Plus der Fähigkeit, ein Motiv zu beurteilen, das auf dem Kopf steht. In der Tat sah ich Henry Descoigne so zum ersten Mal. Meine Methode der Annäherung zeitigte unverzüglich Erfolg. Entschuldigen Sie, ist das nicht eine Thornton Picard? Ja. Fotografieren Sie auch? Aus Liebhaberei. Ich habe eine Sanger Shepherd. Eine Sanger Shepherd? Nette kleine Kamera. Schlitzverschluss, Rapidschärfeneinstellung und so weiter. Ich schlage vor, Sie kommen mit zu mir und ich zeige sie Ihnen. Das würde mich sehr interessieren. Übrigens, ich heiße Henry Descoigne. Ich bin Louis Mazzini. Er schien ein netter Junge zu sein, und ich bedauerte es ein wenig, dass unsere Bekanntschaft so kurz sein musste. Ich habe einen Geräteschuppen als Dunkelkammer einrichten lassen. Der ist geradezu ideal dafür. Es ist alles da, was man braucht. Hier kann man wirklich ungestört arbeiten. Ich zeige Ihnen mal ein paar Aufnahmen aus dem Dorf. Es ist vollständig dunkel, wenn das Licht aus ist. Es ist alles vorhanden. Hier wird entwickelt, hier fixiert. Und das ist ein Vergrößerungsgerät. Großartig. Gar nicht so schlecht. Um auf Ihre Aufnahmen zurückzukommen, beabsichtigen Sie eigentlich, sie irgendwo veröffentlichen zu lassen? Da ist Folgendes, vielleicht würden Sie mir eine Gefälligkeit erweisen. Eine Gefälligkeit? Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir die Platte der letzten Aufnahme überlassen würden. Das Gasthaus? Das fand ich besonders hübsch. Ja, nur müssen Sie wissen, meine Frau hat in Bezug auf Lokale eigenwillige Ansichten. Ich gehe offiziell dort nicht hin. Da brauchen Sie nichts zu befürchten. Das ist reizend von Ihnen. Darauf müssen wir trinken. Es sei denn, auch Sie haben darüber eigenwillige Ansichten. Aber nein. Prächtig. Was nehmen Sie? Sherry? Whisky? Ein Gläschen aus der Entwicklerflasche. Die Vorstellung, die ich mir nach Henrys Worten von seiner Frau gemacht hatte, ließ mich gänzlich unvorbereitet für den Charme der Frau, der ich nun begegnete. Sie war rank und schlank wie eine Lilie und ebenso hübsch. Liebste, das ist Mr. Mazzini. Er hat eine Thornton Picard. Mr. Mazzini, meine Frau. Ich selbst fotografiere nicht Mr. Mazzini, aber ich freue mich für meinen Mann, dass er einen Fotoliebhaber getroffen hat. Nehmen Sie ein Glas Sherry? Oh, danke, ich weiß nicht... Mein Mann und ich rühren nie Alkohol an. Aber wir zwingen unsere Gäste nicht, unsere Enthaltsamkeit zu teilen. Etwas Sherry, Harwood. Ich habe draußen ein paar Abzüge zum Trocknen aufgehängt. Ich will sie nur reinholen. Seit wann sind Sie in unserer Gegend, Mr. Mazzini? Ich bin erst einige Stunden hier. Ich kam mit dem Rad durch das Dorf und konnte nicht widerstehen, den Gasthof zu fotografieren. Es ist so ein hübscher Anblick. Ja, der Anblick ist hübsch. Aber ich fürchte, der Einfluss, der davon ausgeht, ist für unsere Leute weniger gut. Der Inhaber ist ein ehemaliger Kutscher von uns. Ich habe ihn schon oft vor den Gefahren des Alkohols gewarnt, aber leider nimmt er keine Notiz davon. Es ist vermutlich sein Lebensunterhalt. Niemand hat das Recht, durch die Schwächen seiner Mitmenschen seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wie man es auch wendet, es erscheint betrüblich. Es ist betrüblich. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Harwood. Wie gut konnte ich Henrys Besuche in der Dorfwirtschaft verstehen und seine Erfrischungsgetränke in der Dunkelkammer. Mrs. Descoigne war sehr hübsch, aber was für eine Pedantin. Ich überlegte, wie ich mich bei ihr in Gunst setzen könnte und beschloss, sie auf ihrem eigenen Terrain und mit ihren eigenen Waffen anzugreifen. Ich fürchte, wir können Ihnen nur ein einfaches Mahl anbieten, Mr. Mazzini. Sehr freundlich, aber ich möchte mich nicht aufdrängen. Das tun Sie durchaus nicht. Ich fürchte doch. Darf ich offen sein? Bitte? Als ich den Namen Ihres Gatten erfahren habe, wurde mir klar, dass die Situation, in der ich mich befand, einfach unmöglich war. Meine Mutter war ein Mitglied der Descoigne-Familie. Ihr Fehler war, nicht standesgemäß zu heiraten. Die Familie leugnete von da an ihre und meine Existenz. Ich möchte Sie davor bewahren, etwas sagen zu müssen, das Ihnen Ihr Takt verbietet. Darum halte ich es für besser, Ihre Einladung nicht anzunehmen. Würden Sie die Güte haben, Ihren Gatten darüber aufzuklären? Ich werde selbstverständlich sofort abreisen. Mr. Mazzini, bitte setzen Sie sich. Ich bin tief beeindruckt von so viel Taktgefühl. Mir war dieser Vorfall bisher nicht bekannt. Aber ich hatte oft den Eindruck, dass die Familie meines Mannes hinter der Zeit zurückgeblieben ist. Des Adels Vorrechte nehmen sie in Anspruch, doch sie vergessen die Pflichten. Wie falsch das ist, haben Sie mir soeben durch Ihr Verhalten bewiesen. Wie richtig sagte Lord Tennyson in einem seiner Gedichte, ein Herz ist mehr als Kronen wert und Treue mehr als Normans Blut. Und jetzt bleiben Sie doch zum Essen. Ich danke Ihnen. Es ist mir ein Vergnügen und eine Ehre. Meine Darstellung eines Mannes von aufrechtem Charakter war solch ein eklatanter Erfolg, dass Mrs. Descoigne mich einlud, das folgende Wochenende bei Ihnen zu verbringen. Als ich nach Clapham zurückkehrte, dessen Atmosphäre doch einigermaßen kontrastierend war, fand ich das Haus voller Aufregung und mit den Vorbereitungen für Sibyllas Hochzeit mit Lionel beschäftigt, die am nächsten Tag erfolgen sollte. Ehe ich an diesem Abend zu Bett ging, wollte ich mir im alten Kinderzimmer noch ein Buch holen, das ich dort liegen lassen hatte. Woran denkst du? Oh, hallo, Louis. Du siehst aber nicht so glücklich aus wie eine junge Braut am Tag vor der Hochzeit. Ich dachte gerade an die schönen Stunden, die wir hier verlebt haben. Du und ich und Graham. Und Lionel. Ja, und Lionel. Oh, Louis, ich will Lionel nicht heiraten. Warum nicht? Er ist so langweilig. Ich muss zugeben, dass er einer der borniertesten und verkalktesten 24-Jährigen ist, die ich je getroffen habe. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall ist es jetzt zu spät. Ich weiß. Das macht es nur noch schlimmer. Du hättest eben nicht heiraten müssen. Ich weiß. Das macht es noch schlimmer. Du siehst bezaubernder aus, als ich dich jemals gesehen habe. Gratuliere, Lionel, du bist zu beneiden. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Sibyllas Begabung im Lügen wohl kaum überschätzt werden konnte. Die Zeit hatte mir meine Rache an Lionel verschafft. Oder wie das italienische Sprichwort sagt, Rache ist eine Mahlzeit, die Leute von Geschmack kalt genießen. Am nächsten Sonnabend verließ ich London mitten in der Nacht und erreichte Henrys Haus kurz vor Tagesanbruch. Es dauerte nicht einmal 3 Minuten, um statt Paraffin Benzin in die Dunkelkammerlampe zu füllen. Dann suchte ich eine Wiese auf, um noch etwas zu schlafen und die Stunde abzuwarten, zu der ich schicklicherweise eintreffen konnte. Der Tag schleppte sich für mich in quälend ungewisser Spannung hin. Henry machte Foto auf Foto und schien dabei keinerlei Eile zu verspüren, der Dunkelkammer einen Besuch abzustatten. Bravo, Edith! Ich begann schon zu fürchten, dass er vielleicht plötzlich dem Alkohol entsagt hatte. Ich werde die Platten noch vor dem Tee entwickeln. Kommen Sie mit? Ich habe etwas Kopfweh, vermutlich von der Sonne. Entschuldigen Sie, die Chemikalien würden es nur verschlimmern. Mr. Mazzini und ich werden den Tee draußen trinken. Wir setzen uns in den Schatten, das wird Ihnen gut tun. Hoffentlich denkt Henry nicht, ich habe zu wenig Interesse. Und ich fürchte oft, er hat etwas zu viel. Vermutlich habe ich auch Schuld daran. Bevor wir heirateten, hat er sich kaum betätigt. Er verbrachte die meiste Zeit in seinem Club. Ich fand das sehr ungesund und habe ihn davon überzeugt, dass wir aufs Land ziehen müssten. Ich hoffte, er würde sich mehr für die Entwicklung unseres Besitzes interessieren, so wie ich es tue. Aber während unserer Flitterwochen entdeckte er die Fotografie. Und seitdem ist sie zu seiner Hauptbeschäftigung geworden. Mr. Mazzini? Ja? Darf ich über eine persönliche Angelegenheit mit Ihnen sprechen? Es beunruhigt mich, dass Henry so viel Zeit mit seiner Liebhaberei verbringt und keine Zeit mehr für nützliche Dinge hat. Meinen Sie nicht, dass ich ihn auf einen anderen Weg führen sollte? Ich konnte schwerlich darauf hinweisen, dass Henry jetzt kaum noch Zeit für andere Beschäftigung bleiben würde. Und so fuhr ich fort, über seine Zukunft zu sprechen. Hatte er niemals den Wunsch, in die Politik zu gehen? Nein. Hat er sonst keine Ambitionen? Ich wüsste nur eine. Einen Preis bei einer internationalen Fotoausstellung zu gewinnen. Was ist denn? Ach, nichts. Da hinten wird wohl nur welches Laub verbrannt. Das ist doch unmöglich um diese Jahreszeit. Henry! Nein, warten Sie hier. Unnötig zu sagen, dass ich zu spät kam. Vor der Beisetzung im Familiengrab fand in der Dorfkirche von Chalfont die Trauerfeier statt. Mrs. Descoigne, die in mir einen Mann von großer Feinfühligkeit und hohen Zielen erkannt hatte, hatte mich gebeten, sie auf der Reise zu begleiten. Wir stehen alle in Gottes Hand und alles hat seine Zeit, auf Erden und im Himmel. Der Mensch wird geboren und der Mensch muss sterben. Die Gelegenheit war insofern interessant, als ich hier zum ersten Mal die Descoigne vollzählig zu sehen bekam. Interessant, aber doch auch etwas deprimierend, denn mir wurde bewusst, welch langer Weg noch vor mir lag. Das war der Herzog. Das war mein Chef, Lord Ascoigne Descoigne. Das war Admiral Lord Horatio Descoigne. Das war General Lord Rufus Descoigne. Das war Lady Agatha Descoigne. Und auf der Kanzel stand, endlosen Unsinn redend, der Reverend Lord Henry Descoigne. Das Leben des Toten! Voll von echter Güte, arbeitsam, fröhlich und tugendhaft, war viel zu kurz. Die Descoignes stimmten offensichtlich mit der Tradition des Landadels überein, den dümmsten der Familie Pfarrer werden zu lassen. Na ja, also auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kopf hoch, meine Liebe. Wein nützt nichts. Früher oder später kommen wir alle dran. Feine Sache, so eine Familiengruft wie unsere. Sowas erinnert doch immer an die Abstammung. Dagegen ist doch das Krematorium Unsinn. Wer will schon seine nächsten Angehörigen in den Ofen stecken? Entschuldigen Sie, Mrs. Descoigne möchte gehen. Es wird ihr sonst zu kühl. Ganz wie Mrs. Descoigne wünscht. Ich bin froh, dass Cousin Henry gepredigt hat. Er ist zwar schon schrecklich vertrottelt, aber es bleibt wenigstens in der Familie. Die Leute haben heutzutage komische Einfälle. Da schreibt mir doch neulich jemand, der will seine Mutter hier beerdigen lassen. Sowas hat uns gerade noch gefehlt. Wenn wir auch noch Fremde hier reinlassen, ist es bald überfüllt. Und wir selbst haben keinen Platz mehr. Ich versprach ihm insgeheim, dass ich es mir zur Aufgabe machen würde, ihm einen Platz zu verschaffen. Onkel Ethelred ist nicht gerade besonders taktvoll. Ich hätte ihn umbringen können. Ich danke Ihnen, dass Sie sofort eingegriffen haben. Das Haus wird furchtbar leer sein. Und doch wird er stets bei mir sein. Ich weiß noch nicht, wie ich es ertragen soll. Wollen Sie nicht in die Stadt ziehen? Die Ablenkung würde Ihnen gut tun. Ich bleibe dort. Ich darf nicht fortlaufen. Man würde sonst sagen, dass die Gerüchte über Henry doch wahr sind. Gerüchte? Ja. Im Dorf wurde gemunkelt, dass Henry heimlich getrunken hätte. Schon lange. Sie sagen sogar, der Unfall wäre nur deshalb passiert. Ich glaube nicht, dass Henry Ideale gepredigt hätte, um dann das Gegenteil zu tun. Auch ich glaube es nicht. Sonst würde ich es nicht überleben. Versuchen Sie, etwas zu schlafen. Der Weg ist noch weit. Der Schlaf kommt nicht so leicht. Bitte versuchen Sie es. Erlauben Sie? Mir wurde bewusst, dass ich im Begriff war, mit meinem Wunschtraum nach der Herzogskrone einen zweiten zu verbinden. Edith Descoigne mit der Krone der Herzogin an meiner Seite zu sehen. Die Würde ihrer Haltung selbst noch im tiefsten Schmerz hatte in mir den Eindruck wachgerufen, dass sie eine Frau war, deren Charakter ihre Schönheit ebenbürtig war. Ich beschloss, ihr den Hof zu machen, sobald es nach einer angemessenen Frist der Trauer schicklich sein würde. Sibylla. Gewiss, Sibyllas Schönheit war für ein Vorstadtmädchen bemerkenswert und es gab in der Tat keinen Grund, weshalb wir uns nicht weiterhin treffen und einander freundschaftlich verbunden bleiben sollten. Aber unter einer Krone wäre ihr Gesicht doch wohl sehr deplatziert gewesen. Hier ist die Liste von Darlehen, die diese Woche zurückgezahlt werden müssen. Diejenigen, die um Verlängerung bitten, habe ich rot angestrichen. Aitchison, ja. Poole und Carter ebenfalls genehmigt. Norris Limited, oh nein. Redbank und Holland, dort haben Sie doch einen Freund, nicht wahr? Einen Bekannten. Ich kenne Lionel Holland. Würden Sie sagen, dass er gesund ist? Ich würde es nicht verneinen, Sir. Danke. Messini? Ja, Sir. Ich beobachte mit Freude Ihre Fortschritte. Es ist mir eine große Genugtuung, dass ich Ihnen vorgeschlagen habe, eine Position in unserer Firma anzunehmen. Aus diesem Grund... Und da ich es für richtig halte, Ihnen den Lebensstil zu ermöglichen, der einem Mitglied der Descoigne-Familie zukommt, habe ich beschlossen, Sie zu meinem Privatsekretär zu ernennen. Mit einem Gehalt von 500 Pfund pro Jahr. Sir, ich weiß nicht, wie Versuchen Sie es gar nicht erst. Eigentlich hatte ich diese Stellung meinem verstorbenen Sohn zugedacht. Ich kann nur sagen, dass ich mich nach Kräften bemühen werde, mich seiner würdig zu erweisen. Ich gab mein Zimmer im Hause der Hallwarts auf und bezog ein Junggesellenapartment in St. James. Sibyllas Gegenwart dort konnte mich ohne dies nicht länger dafür entschädigen, dass ich täglich die langweilige Fahrt aus der Vorstadt in die City machen musste. Außerdem war es für sie weitaus bequemer, mich hier zu besuchen. Nun? Lass mich die schöne Mrs. Holland ansehen. Nein, noch lieber sehe ich Miss Hallward. Ich auch. Louis, ich dürfte dich nicht besuchen. Es ist falsch. Wieso? Eine verheiratete Frau besucht keinen Junggesellen. Einen gefährlichen Junggesellen. In seiner Wohnung. Ich? Gefährlich? Das ist doch nur dann falsch, wenn es bekannt wird. Ich habe diese Wohnung gemietet, weil sie verschwiegen ist. Damit dich junge Frauen unauffällig besuchen können? Damit mich eine besuchen kann. Woher weißt du, dass sie will? Ich hoffe es. Wie waren eure Flitterwochen? Trostlos. Trostlos? Trostlos. Und wie war Italien? Ach, unmöglich. Immer wenn ich einkaufen wollte, schleppte mich Lionel in dunkle Kirchen oder Gemäldegalerien. Er wollte sich unbedingt bilden. Da hat er viel zu tun. Ich müsste dir böse sein, dass du so hässliche Dinge über ihn sagst. Aber ich kann nicht. Louis, ich glaube, ich habe den langweiligsten Mann in ganz London geheiratet. In England? In Europa! Ah. Oh. Die italienischen Männer sind ja so hübsch. Aber leider war ich immer unter Lionels Aufsicht. Ich habe beinahe vergessen, du bist ja auch Italiener. Halb. Louis, ich kann doch mit dir offen reden, oder? Wenn nicht mit mir, mit wem dann? Ich werde verrückt. Ich möchte am liebsten laut schreien, wenn er mich nur berührt. Was habe ich getan? Das weißt du sehr gut. Du spielst mit dem Feuer. Zumindest wärmt es mich. Ich muss gehen. Lionel will heute Abend zu Hause essen. Und wo wird Lionel morgen Abend essen? Bei einem Geschäftsfreund. Und wo isst du morgen Abend? Hier. Hier. armer, kleiner, eingesperrter Vogel. Nun, sie war immer willkommen, herbeizuflattern und ihre Flügel bei mir zu weiten. Ich konnte mir viel unangenehmere Arten des Zeitvertreibs vorstellen, bis zu dem Tage, an dem der Ablauf der konventionellen Trauerzeit mir erlauben würde, mich Edith zu erklären. Was jedoch mein anderes Unterfangen betraf, so hatte ich die langweilige Predigt während Jung Henrys Beerdigung weder vergessen noch vergeben. Ich entschied deshalb, dass der Reverend Lord Henry Descoigne an die nächste Stelle meiner Liste aufrücken sollte. Zu diesem Zweck legte ich mir Kleidung und Benehmen eines Kolonialbischofs zu, der seine Ferien damit verbringt, in den Kirchen auf dem Lande Abdrucke von Grabplatten zu sammeln. Guten Abend, Ehrwürden. Für einen Augenblick war ich schockiert, mit meinem geistlichen Titel angeredet zu werden, aber ich fasste mich schnell. Guten Abend. Ich wollte gerade einen Abdruck dieser außergewöhnlichen Grabplatte machen. Es ist ein Vorfahre meiner lieben, verstorbenen Frau. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Henry Descoigne, Pfarrer dieser Gemeinde. Septimus Wilkinson, Bischof von Matabililand. Ich mache eine Radtour während meiner Ferien, um die schönsten Kirchen Ihres Landes zu besichtigen. Aha, haben Sie den schönen Kreuzbogen bemerkt? Wunderschön. Er ist eine besondere Kostbarkeit. Vielleicht möchten Hochwürden noch ein paar andere Sehenswürdigkeiten besichtigen, auf die wir besonders stolz sind. Mit dem größten Vergnügen. Am bekanntesten ist selbstverständlich die Gedenkstätte der Familie Descoigne. Jedes Mitglied der Familie, der auch ich in direkter Linie die Ehre habe anzugehören, ist hier in der Familiengruppe beigesetzt. Hier sehen Sie den ersten Herzog und die Herzogin. Die Toten wachen wie zu allen Zeiten über die Lebenden. Die Kirche hat eine besondere Berühmtheit erlangt durch ihre außergewöhnlich schöne Architektur. Beachten Sie, dass die Ornamente und das Schnitzwerk, mit dem unser Chorgestühl verziert ist, zweifellos auf die Stilrichtung der Frühgotik hinweisen. Ebenso sind die Reliefs typisch dafür. Und ich sage immer wieder, dort mein Westfenster hat die ganze Üppigkeit von Chaucer, verzichtet jedoch zum Glück auf die übliche Vulgarität dieser Periode. Jetzt gehen wir zum Hauptportal. Endlich lud er mich, wie ich gehofft hatte, zum Essen ein. Der Reverend Lord Henry gehörte nicht zu jenen neumodischen Pfarrern, die so weit gehen, die Lehren des Neuen Testaments in störender Weise auf ihr Privatleben zu übertragen. Gleichwohl zeigte er ein höfliches Interesse am Fortschritt des christlichen Glaubens im Matabililand und ich hatte einige Schwierigkeit, es zu befriedigen. Das SPCK hat uns großzügig und ausreichend mit Bibelexemplaren versorgt, natürlich in Matabili. Aber da die Eingeborenen nicht imstande sind, ihre eigene Sprache zu lesen... Sprechen Sie selbst auch Matabili? Nicht wie ein Eingeborener. Es würde mich außerordentlich interessieren, eine kleine Probe dieser Sprache zu hören. Ich fürchte, mein Matabili ist etwas rostig. Nur ein Pröbchen, Hochwürden. Die Geschichte von Daniel in der Löwengrube zum Beispiel. Das ist natürlich nur Umgangssprache. Höchst interessant. Hochwürden, der Portwein steht bei Ihnen. Sagt Ihnen dieser Wein zu? Er ist ausgezeichnet. 69er Coburn, der beste Jahrgang nach meiner Meinung. Mein Doktor ist leider diesbezüglich ganz anderer Meinung. Was empfiehlt er? Abstinenz. Möchten Sie vielleicht eine Zigarre? Danke gern. Ja, Schon seit Jahren warnt er mich wegen des Zustandes meiner Arterien. Aber ich sage dauernd zu ihm, was kann es mir schon schaden, wenn ich ab und zu mal ein Gläschen trinke? Oder vielleicht auch zwei. Man schläft auch leichter ein. Sie verurteilen mich also nicht? Ach, natürlich nicht. Ich muss Ihnen gestehen, bei allem Respekt gegenüber meinen Vorgesetzten, Ihr Besuch hat mir etwas gegeben, was ich von keinem geistlichen Würdenträger in unserem Lande erwarten könnte. Wie sich herausstellte, hatte ich recht mit der Annahme, dass Lord Henrys Arzt den übermäßigen Genuss von Portwein als Grund für seinen Tod ansah. Er war ja doch so höflich, einen Herzanfall als Todesursache anzugeben. Nach meiner Rückkehr nach London beschloss ich, bei der Beseitigung der noch verbliebenen kleineren Hindernisse planmäßig vorzugehen. Lady Agatha Descoigne war eine Vorkämpferin für das Frauenrecht. Was die unangenehme Folge hatte, dass ihre öffentlichen Auftritte stets unter den wachsamen Augen der Polizei stattfanden. Wenn sie nicht öffentlich auftrat, war sie im Gefängnis und noch schwerer zugänglich. Ehe ich eine günstige Gelegenheit ausfindig machen konnte, musste ich mich selbst der Bewegung anschließen. Nach einem geheimen Plan sollte die letzte Freilassung von Lady Agatha aus dem Holloway-Gefängnis dadurch gefeiert werden, dass Flugblätter über Whitehall und West End abgeworfen wurden. Ich schoss einen Pfeil in die Luft. Sie fiel auf den Berkeley-Platz. Admiral Lord Horatio Descoigne war ein noch schwierigeres Problem. Er setzte fast nie einen Fuß an Land. Und ich fürchtete schon, dass selbst mein Einfallsreichtum dieser Aufgabe nicht gewachsen war. Da geschah zum Glück ein Schiffsunglück, das aus einem Zusammentreffen von natürlichem Eigensinn und einer gewissen Verwirrung entstand, die einen seiner Untergebenen ergriffen hatte. Bruder Hartbackbord! Verzeihung, Sie meinen Steuerbord, Sir! Backbord! Beide Schiffe sanken sofort. Zum Glück wurden alle gerettet, bis auf einen. Eigensinnig bis zuletzt bestand Admiral Lord Horatio darauf, mit seinem Schiff unterzugehen. General Lord Rufus Descoigne dagegen, der nie müde wurde, die Geschichte zu erzählen, wie er die unglücklichste Schlacht des südafrikanischen Feldzuges geschlagen hatte, war eine verhältnismäßig leichte Aufgabe. In dem Moment stürmte der Feind, wie erwartet, hinter dem Hügel hervor. Ich ließ nicht eher feuern, bis wir das Weiße in ihren Augen sahen. Dann kommandierte ich, Feuer! Bum, bum, bum. Mir schien, dass für ihn, der sein Leben unter dem Donner der Kanonen verbracht hatte, ein explosiver Tod angemessen war. Ich versteckte deshalb in einem Topf Kaviar eine einfache, aber hochbrisante, selbstgemachte Bombe und schickte den Kaviar mit der Post an den General. Um den Gegner zu täuschen, machte unsere Kavallerie einen Scheinangriff. In dem Moment stürmte der Feind, wie erwartet, hinter dem Hügel hervor. Ich ließ nicht eher feuern, bis wir das Weiße in ihren Augen sahen. Dieses Zeug hier habe ich viel auf der Krim gegessen. Das Einzige, was die Ruskis wirklich gut machen. Nicht ein Atom von ihm blieb übrig. Fast könnte man glauben, dass ein Fluch auf unserer unglücklichen Familie liegt, Mazzini. In der Tat, Sir, so scheint es. Wissen Sie, wie weit Sie durch diese Serie von Tragödien in der Erbfolge vorgerückt sind? Daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht. Dann wird es aber höchste Zeit. Sind Sie sich darüber klar, dass Sie Eventualerbe des Herzogtitels sind? Das heißt, wenn der jetzige Herzog kinderlos stirbt, stehe nur noch ich zwischen Ihnen und dem Titel. Und ich bin ein alter Mann. Ich habe mich nie ganz von dem ersten Schicksalsschlag erholt. Sie glauben, ich werde mal Herzog von Chalfont? Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Im Hinblick darauf halte ich es für angebrachter, dass Sie hier nicht mehr als Angestellter tätig sind, sondern dass Sie mein Kompagnon werden. Ich bin dankbar und fühle mich geehrt. Wenn Sie hier herübertreten, werde ich Ihnen alles genau erklären. Lebte Ihre Mutter noch, so hätte sie selbstverständlich vor Ihnen geerbt. Eine meiner ersten Aufgaben als Teilhaber der Bank war ein Gespräch mit Lionel, der mit dem Hute, einem sehr teuren, in der Hand bei mir erschien. Ich möchte annehmen, du bist hier, um deinen Kredit verlängern zu lassen. Das stimmt, mein Guter. Wir haben uns verkalkuliert und müssen neue Ware einkaufen. Ich muss dich darauf hinweisen, dass wir es als unsere Aufgabe betrachten, nur solide Unternehmungen zu fördern und nicht etwa unser Geld Glücksspielern nachzuwerfen. Es wäre mir ein Vergnügen gewesen, ihn abzuweisen. Ein bankrotter Lionel jedoch wäre kaum noch in der Lage gewesen, Sibyllas Extravaganzen zu bezahlen, und ich verspürte keine Neigung, es selbst zu tun. Ausnahmsweise. Wir werden also verlängern. Zu 3,5%. Ich hatte entschieden, dass die Zeit reif sei, einen weiteren Schritt in der Angelegenheit Edith Descoyne zu tun. Es wird kühl. Wollen wir hineingehen? Gern. Ich weiß, warum Sie eben fröstelten. Es war gar nicht die Kälte. Nein. Die Erinnerung übermannte mich. Ja, ich weiß. Versuchen Sie doch zu vergessen. Es klingt vielleicht gefühllos, aber glauben Sie mir... Bitte. Nicht dort. Weil es Henrys Platz war. Niemand hat seither dort gesessen. Alles ist unverändert. So wie er es verließ, sein Schreibtisch, seine Sachen. Anders wäre es mir unerträglich. Sie wollen hieraus ein Museum machen. Und das ist falsch. In einem Museum kann man nicht wohnen. Ich habe Sie immer bewundert. Ihre Überlegenheit, Ihre Grundsätze. Keine Frau übertrifft Sie darin. Aber jetzt ist es Ihre Pflicht gegen sich selbst und gegen andere. Auch gegen Henry. Wieder an das Leben zu denken und an die Zukunft. Es gibt keine Zukunft für mich. Betrachten Sie es bitte nicht als Vermessenheit. Und wenn ich zu kühn bin, schicken Sie mich fort. Doch hören Sie dies. Wenn Sie jemals fühlen sollten, dass der ständige Beistand eines ergebenen Bewunderers Ihnen willkommen sein würde, so wäre ich überglücklich, wenn Sie mir erlauben würden, Ihnen meine Hand zum Ehebund zu reichen. Mr. Mazzini. Sie sehen mich völlig überrascht. Ich bin gerührt und überaus dankbar. Aber ich habe nie daran gedacht, mich wieder zu verheiraten. Das habe ich befürchtet. Es war zu früh. Bitte vergessen Sie meine Worte. Wenn Sie aber je darauf zurückzukommen wünschen, so werde ich dazu stehen. Zu Hause wartete Sibylla auf mich. Ich war erfreut, sie zu sehen. Denn während ich Edith niemals mehr bewunderte, als wenn ich mit Sibylla zusammen war, so sehnte ich mich niemals mehr nach Sibylla, als wenn ich bei Edith war. Ich habe mich verspätet. Hast du dich gelangweilt? Nein. Ich habe hier am Kamin gesessen und gedacht. Und woran? Oh, an die schöne Zeit, als wir immer Kastanien geröstet haben. Und wie viel inzwischen geschehen ist. Und zwar? Hast du gesagt, dass ich sollte Lionel nicht heiraten, weil du vielleicht Herzog würdest? Und ich habe dich ausgelacht. Dann habe ich ihn doch geheiratet. Und du bist fast schon Herzog. Ich glaube, wir beide können so ganz zufrieden sein. Du hast gut reden. Du bist nicht mit Lionel verheiratet. Wir können uns sehen, so oft wir wollen. Und wenn wir nicht wollen, brauchen wir uns nicht zu sehen. Wir sehen uns aber nicht so oft, wie ich möchte. Du warst das ganze Wochenende fort. Ich hatte zu tun. Was? Ich war bei Mrs. Descoyne, bei der Frau meines Cousins, der umgekommen ist. Es scheint so, als ob alle deine Cousins umkommen. Es würde mich nicht im geringsten wundern, wenn du sie alle ermordet hättest. Hm? Wie ungeschickt, verzeih. Wie kommst du auf so einen Gedanken? Aus lauter Unsinn. Wenn du mir versprichst, es nicht weiter zu sagen, vertraue ich dir ein Geheimnis an. Ich bin der Mörder. Das vermutete ich schon seit langem. Wie ist sie eigentlich? Wer? Mrs. Descoyne. Sie ist groß und schlank. Und hübsch? Ich glaube, mancher würde sie hübsch finden. Du auch? Schon möglich. Ich habe nie darauf geachtet. Oh, und wie würdest du mich schildern, wenn sie nach mir fragt? Als eine vollkommene Verbindung von Unvollkommenheiten. Dass deine Nase ein ganz klein wenig zu kurz ist und dein Mund ein wenig zu breit. Aber dass du so schön bist, dass ein Mann sein ganzes Leben lang von dir träumen könnte. Und dann würde ich sagen, du bist egoistisch, eitel und grausam. Trügerisch und bezaubernd. Ich würde sagen, du bist Sibylla. Was für eine schöne Ansprache. So meine ich es. Komm, ich möchte es gerne noch mal hören. Ich würde sagen, dass deine Nase ein ganz klein wenig zu kurz ist. Und dein Mund? Ja, dein Mund ist ein wenig zu breit. Bald darauf hatte mein Teilhaber einen Schlaganfall. Der Arzt gab ihm höchstens noch einen Monat zu leben. Da er zu mir so freundlich gewesen war, war ich froh, dass ich den alten Mann nicht selbst umbringen musste. Bald würde nur noch der Herzog das einzige Hindernis zwischen mir und meiner Erbfolge sein. Für seine Beseitigung hatte ich noch keinen Plan, denn er lebte unerreichbar hinter den großen Steinmauern des Schlosses. Eines Tages war ich damit beschäftigt, zum 100. Male das Problem missmutig zu überprüfen, während ich gleichzeitig Sibylla zu einem verabredeten Stelldichein erwartete. Guten Tag, Mr. Mazzini. Mrs. Descoyne. Ich kam hier zufällig vorbei und dachte, ich mache Ihnen einen Besuch. Ist das nicht unvernünftig? Gefährlich, meine ich. Es gibt Konventionen, die man den Umständen anpassen muss. Sicher ist es ungefährlich, einen Mann Ihres guten Rufes zu besuchen. Es ist Ihr guter Ruf, um den ich besorgt bin. Ohne ungastlich zu sein, würde ich Sie bitten, Ihren Besuch nicht auszudehnen. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie so um meinen Ruf besorgt sind. Die Angelegenheit wird nicht viel Zeit beanspruchen. Was ist es? Ich habe mir viel Gedanken gemacht seit unserer letzten Begegnung. Und auch überlegt, welches Henrys Wunsch gewesen wäre. Ich weiß noch, wie er immer sagte, du bist viel zu gut, Liebste, für einen Mann. Ich wünschte manchmal, dass auch andere an deiner Güte teilhaben könnten. Ich habe Ihren Antrag sorgfältig bedacht. Ich danke Ihnen nochmals und nehme ihn gerne an. Sie rauben mir die Worte. Ich halte es allerdings für richtig, dass wir mit der Ankündigung noch 3 Monate warten. Wie Sie es für richtig halten? Unter diesen neuen Umständen halte ich es erst recht für wünschenswert, dass Ihr unkonventioneller, doch in seiner Absicht beglückender Besuch kurz gehalten würde. Wenn Ihre Rücksichtnahme als Ehemann ebenso groß ist wie Ihre Besorgnis als Freund, kann ich mich zu meiner Entscheidung umso mehr beglückwünschen. Wäre es nicht richtig, Onkel Ethelred als Oberhaupt der Familie sofort zu benachrichtigen? Vermutlich. Ja, ich teile es ihm mit. Auf Wiedersehen, Louis. Auf Wiedersehen, Edith. Sie sehen in mir den glücklichsten Mann von London. Diese Neuigkeit gehörte nicht zu denen, auf die ich nur gewartet hatte, um sie Sibylla beibringen zu müssen. Sie hatte zwar keinerlei Ansprüche in der Sache, aber Frauen haben die verwirrende Fähigkeit, aus nichts eine Szene zu machen und sich gekränkt zu fühlen, wenn sie selbst im Unrecht sind. Immerhin blieb mir noch eine Gnadenfrist von 3 Monaten, ehe ich dieses Ungewitter zu überstehen hatte. Benutzt du etwa neuerdings Rosenöl? Nein. Warum? Es kam mir so vor. Ich habe eine bildschöne Frau unten in der Halle gesehen. Ich nehme an, das war Mrs. Descoigne. Was wollte sie hier? Mich besuchen. Warum das? Geschäftlich. Familienangelegenheiten. Ich hol dir ein Glas Sherry. Einen oder zwei Tage später erhielt ich einen Brief von Lionel. Er wünschte eine Unterredung mit mir in seinem Hause in einer etwas delikaten Angelegenheit. Ich war beunruhigt, denn in 9 von 10 Fällen erweist sich das, was als etwas delikate Angelegenheit bezeichnet wird, als äußerst undelikat. Am übernächsten Tag unternahm ich die lästige Fahrt nach Bayswater. Es war typisch für Lionel, dass er auf der falschen Seite des Parks wohnte. Hallo, alter Junge. Trinkst du was? Nein, danke. Tagsüber nie. Aber ich darf doch. Dann friert man nicht so. Ich wollte gerade bemerken, wie warm es heute ist. Nur ein Scherz, alter Junge. Setz dich, alter Junge. Danke. Ich bleibe lieber stehen. Warm heute, nicht? Für diese Jahreszeit jedenfalls. Ganz recht. Außerdem habe ich heute viel zu tun. Deshalb würde ich es begrüßen, wenn wir bald zur Sache kommen. Ja, gleich. Eine etwas delikate Angelegenheit. Aber ich sagte mir, Louis ist ein feiner Kerl und ein Mann von Welt. Immer gewesen. Danke sehr. Ich habe immer bewundert, wie du es hingenommen hast, dass Sibylla mich geheiratet hat und nicht dich. Mancher andere hätte die Haltung verloren. Möge der Beste gewinnen, hast du dir gesagt. Als ich gewonnen hatte, hast du dich wie ein Gentleman benommen. Und da du auch mal hinter Sibylla her warst und wir alte Freunde sind, wollte ich dich bitten, uns zu helfen. Helfen? Ich habe dir letztes Mal gesagt, dass meine Geschäfte nicht gut gehen. Seitdem sind sie noch schlechter geworden. Ich bin pleite. Und da habe ich mir gesagt, warum gehst du nicht zu deinem alten Kumpan Louis Mazzini, wo wir doch so schöne Zeiten erlebten. Als kleine Kinder saßen wir schon am Kamin und haben Kastanien geröstet. Ich glaube, dein Erinnerungsvermögen trügt. Selbst mit der blühendsten Fantasie könnte man uns beide nicht als Kumpane bezeichnen. Wir beide wissen doch ganz genau, dass wir uns von Anfang an herzlich verabscheut haben und unsere Abneigung wurde mit den Jahren nur größer. Und ich dachte immer, du bist mein Kumpan. Das warst du doch immer. Und darum habe ich dir den Brief geschrieben. Es ist wohl nur fair, dich darauf hinzuweisen, dass jedes weitere Wort von dir eine Verschwendung ist. Du weißt doch, was du tust. Du verurteilst mich zum Tode. Was soll das bedeuten? Es ist der letzte Ausweg für mich. Ich muss mich umbringen. Wenn du wüsstest, wie lächerlich dieses Theater wirkt. Ich bin versichert. Auf jeden Fall wird für die kleine Frau gesorgt. Benimm dich nicht so kindisch. Louis, ich flehe dich an. Nicht um meinetwillen. Du bist für meine kleine Frau. Bitte steh auf, dein Benehmen ist absurd. Soll ich dir sagen, was du bist? Ein Schuft. Ein egoistischer Schuft. Darf ich vielleicht dein kurzes Gedächtnis etwas auffrischen? Ich war Verkäufer. Und du der Sohn reicher Eltern. Da war ich für dich ein Nichts. Heute ist das Verhältnis umgekehrt. Du bettelst bei mir um Gefälligkeiten. Ja, jetzt bist du ein kleiner Ladenschwengel. Kleinliche, geizige Krämerseele, nichts weiter. Heute spielst du den feinen Herrn. Aber deine Mutter war mit einem italienischen Leierkastenmann verheiratet. Steh auf. Hä? Ich sage, steh auf. Ich werde es nicht zulassen, dass du den Namen meiner Mutter in den Dreck ziehst. Jetzt mach, dass du rauskommst und stell dich unter die kalte Brause. Ich werde mich nicht so weit erniedrigen, mich mit deinem Trunkenball zu prügeln. Es schien zwecklos, diesen vulgären Streit länger fortzusetzen. Deshalb ging ich heim. Ich nahm ein Bad und beschloss, eine halbe Stunde zu ruhen, um diese unerfreuliche Szene aus meinem Gedächtnis zu löschen. Aber es war mir nicht vergönnt, mich lange auszuruhen. Sibylla. Louis, entschuldige, wenn ich dich störe, wo du so beschäftigt bist. Aber ich habe für uns beide wichtige Neuigkeiten. Böse Neuigkeiten. Du solltest sie sofort erfahren. Lionel weiß von unserem Verhältnis, dass ich immer hierher komme. Wirklich? Ja. Er hat mir gestern Abend eine fürchterliche Szene gemacht. Ich nehme an, selbst Lionel ist nicht dumm genug, um ewig betrogen zu werden. Es wird dich vielleicht doch noch etwas aufregen. Er beabsichtigt, die Scheidungsklage einzureichen. Wie kleinbürgerlich von ihm. Es gibt wirklich nur eine Möglichkeit in dieser schrecklichen Situation. Und welche? Lionel liebt mich immer noch. Mein Glück ist ihm das Wichtigste auf der Welt. Darum wird er wie ein Gentleman handeln und mich freigeben. Wenn? Wenn es mir möglich wäre, ihm klarzumachen, dass er damit die gesellschaftliche Stellung von zwei Menschen rettet, sowohl die des künftigen Herzogs, wie auch die der künftigen Herzogin von Shelfend. Aha. So schlau du auch bist, Sibylla, du bist doch nicht schlau genug. Wie meinst du das? Ich weiß, dass du nicht nur versuchst, mich zu erpressen. Ein hässliches Wort, aber das einzig passende. Sondern auch, dass du nur bluffst. Das musst du mir beweisen. Das werde ich. Und du wirst dich wundern. Du glaubst, die besten Trümpfe sind in deiner Hand, aber... Und dieses aber ist wichtig. Zufällig habe ich eine Karte, von der du nicht mal weißt, dass sie überhaupt im Spiel war. Wer blufft denn jetzt? Vor nicht einmal einer Stunde war ich mit Lionel zusammen. Und aus seinem Benehmen ging absolut eindeutig hervor, dass er von der Verbindung, die zwischen uns existiert, keine Ahnung hat. Wir sind, wie er sich vermutlich ausdrücken würde, alte Kumpane, die im Kinderzimmer saßen und dort am Kamin Kastanien rösteten. Für die Ehre, die du mir erwiesen hast, fühle ich mich dir zu großem Dank verpflichtet, aber ich bin gezwungen, dein Angebot abzulehnen, da ich bereits andere Dispositionen getroffen habe. Nämlich? Ich werde in Kürze meine Verlobung mit Mrs. Descoigne ankündigen. Darf ich noch sagen, dass ich dein Benehmen abscheulich finde? Ist es dir schon aufgefallen, Sibylla, wie ebenbürtig wir einander sind? Würdest du die Güte haben, mich zur Tür zu begleiten, oder ist das zu viel verlangt? Ich vermutete, dass die Mitteilung unseres Geheimnisses an den Herzog sich möglicherweise als ein geschicktes Manöver erweisen würde. Und ich behielt recht, denn Edith und ich erhielten eine Einladung, einige Tage auf dem Schloss zu verbringen. Ich muss gestehen, dass ich ein Gefühl des Triumphes nicht unterdrücken konnte, als ich mich dem Torweg des Schlosses unter Umständen näherte, die von denen meines letzten Besuches so sehr verschieden waren. Es war nur eine ganz zwanglose kleine Geselligkeit. Außer uns waren Lady Redpole und ihre Tochter Maud eingeladen, die eine außergewöhnliche Ähnlichkeit mit einer Kuh hatte und ebenso beschränkt in ihrer Konversation war. Waren Sie schon in der Oper dieses Jahr? Nein. Am Nachmittag forderte mich Ethelred auf, mit ihm das Schloss zu besichtigen. Es war schön, oben auf den Zinnen der Mauer zu stehen und das Bewusstsein zu haben, dass die umliegenden Felder, soweit das Auge reicht, bald mir gehören würden. Es amüsierte mich, dass wir denselben Rundgang machten wie am offiziellen Besuchstag für Sixpence. Ich bin nie in einem Gebäude gewesen, das so verschwenderisch mit Mordinstrumenten ausgestattet war. Probier das mal, Louis. Unsere Vorfahren müssen starke Männer gewesen sein. Es fehlte indessen an den diskreteren Mitteln für die Erfordernisse des Totschlags im 20. Jahrhundert. Und der Abend fand meinen Gastgeber immer noch wohlauf und mich selbst immer noch ohne Plan. Feine Frau, deine Edith. Du bist zu beneiden, Louis. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Was hältst du von Maud? Reizendes Mädchen. Ich habe allerdings den Eindruck, ihre Unterhaltung fehlt es etwas an Esprit. Ja, sie ist ausgesprochen dumm. Hübsch ist sie auch nicht. Aber die Rasse ist klasse. Gutes Zuchtmaterial, die Redpoles. Kriegen meistens Jungs und darauf kommt's mir an. Habe ich dich richtig verstanden? Habe heute mit Lady Redpole gesprochen. Die ist froh, wenn sie das Mädchen los ist. Meine herzlichen Glückwünsche. Eigentlich nur eine Familienpflicht. Und wann ist die Vermählung zu erwarten? Bald natürlich. Ich werde ja nicht jünger. Vielleicht wird's nicht gleich beim ersten Mal ein Junge. Ganz ruhige Hochzeit, dachte ich. Mit Mut kann man sowieso keinen Start machen. Wir wollen erst an die Riviera und dann nach Italien fahren. Und dann werde ich sie hier zu Hause verstecken. Wenn sie erst mal Kinder hat, ist sie sowieso beschäftigt. Diese Neuigkeit verursachte mir solche Seelenqual. Das hätte ich Gift bei mir gehabt, ich es Ethelred wahrscheinlich hier und jetzt verabfolgt und jedes Wagnis auf mich genommen hätte. Eines war völlig klar. Wenn es mir nicht gelingen würde, ihn während meines jetzigen Besuches zu beseitigen, dann wäre mein ganzer Kampf vergeblich gewesen. Meine besten Wünsche begleiten dich bei deinem Vorhaben. Am nächsten Morgen gingen wir auf die Jagd, oder besser gesagt, ich sah beim Jagen zu, denn meine innere Einstellung erlaubt mir nicht, mich an so blutigem Treiben selbst zu beteiligen. Haben Sie schon die Fallen kontrolliert, Hoskins? Noch nicht, euer... Ich glaube beinahe, wir haben einen gefangen. Die Wilderer richten so viel Schaden an bei uns, dass wir Fußangeln ausgelegt haben. Hoskins wird Sie jetzt durchprügeln. Dann können Sie gehen. Lassen Sie sich das eine Lehre sein, nie wieder bei mir zu wildern. Das genügt. Stellen Sie die Falle woanders auf, Hoskins, sonst kann er die anderen warnen. Ja, euer Gnaden. Ich dachte, Fußangeln sind verboten. Sind sie auch. Und wenn er zur Polizei geht? Dann wird er wegen Wilderei angeklagt und muss 6 Monate ins Gefängnis. Wenn er den Mund hält, muss er nur ein paar Tage ins Bett. Was wäre dir lieber? Das ist die einzige Möglichkeit, mit diesen Halunken fertig zu werden. Oh, ich habe mein Zigarettenetui verloren. Ich bin gleich wieder da. Wiedergefunden? Ja. Ich gehe heute Nachmittag noch mal raus. Wenn du Lust hast, kannst du mitkommen. Mit größtem Vergnügen. Wieder gingen wir hinaus, um weitere Scharen dieser unglücklichen Tiere hinzumetzeln. Hörst du? Was denn? Da ist doch jemand. Ob das wieder ein Wilderer ist? Der wird sich aber wundern. Komm mit! Da war wirklich jemand. Sieh nur! Verdammt! Ach. Louis, hilf mir heraus! Los, mach schon! Bist du verrückt geworden? Du bist jetzt ruhig, Ethelred. Ich muss mit dir sprechen. Wenn du schreist, schieße ich dich über den Haufen, und zwar sofort. Bevor jemand den Schuss gehört hat, bin ich schon wieder ins Schloss gerannt und rufe um Hilfe. Ich werde sagen, dass du in die Fußangel geraten bist und sich bei deinem Sturz ein Schuss gelöst hat, aus Versehen. Also bleib ruhig. Da ich bemüht bin, dir übermäßige Pein zu ersparen, fasse ich mich kurz. Und wenn du alles gehört hast, erschieße ich dich. Du bist der 6. Descoigne, den ich umbringe. Weißt du warum, Ethelred? Das ist die Rache für das Unrecht an meiner Mutter. Weil sie einen Mann nahm, der weder Titel noch Besitz oder Geld hatte, habt ihr sie zu einem Leben in Armut und Sorge verurteilt. Ein Leben, für das sie nicht bestimmt war. Du selbst warst es, der ihr die Beisetzung in der Familiengruft versagt hat. Als man ihren armseligen Sarg in die Erde versenkte und sie noch als Tote genauso allein war wie im Leben, da schwor ich, alle Männer der Familie Descoigne umzubringen. Und nun ist es soweit, den Schwur der Rache zu vollenden. Rede keinen Unsinn, Louis. Gib mir sofort das Gewehr. Nein. Wenn ich von hier schieße, sieht die Wunde so aus, dass jeder einen Unfall vermutet. Hilfe! Hilfe! Hilfe! Und so kam Etheret, 8. Herzog von Chalfant, ordnungsgemäß zu seinem Platz in der Familiengruft. Es waren nur noch wenige Descoins übrig, um ihn zu betrauern. Mein Teilhaber, der für die kürzeste überhaupt denkbare Zeit 9. Herzog von Chalfant war, verschied vor Schreck, als er erfuhr, dass er den Titel geerbt hatte. Und so wurde ich der 10. Herzog von Chalfant. Glücklicherweise hatte der 9. Herzog vor seinem Ableben noch Zeit für ein Testament gefunden, in welchem er mir seinen Anteil am Geschäft vermachte. Räumen Sie das bitte fort. Wenige Tage später fand eine rührende kleine Feier zu meiner Begrüßung auf Schloss Chalfant statt. Und ich versichere Ihnen, mein oberstes Bestreben und das von Mrs. Descoigne, die mir die Ehre erwiesen hat, die Verlobung mit mir einzugehen, wird immer die Sorge für unser Land sein und aller Menschen, die dafür arbeiten. Gott segne Sie alle. Pennyman, Euer Gnaden, von Sprockets Farm. Mrs. Pennyman. Mein Sohn Tom von Sprockets Farm. Mr. Wywald von Sprockets Farm. Auch von Sprockets Farm? Nein, Euer Gnaden. Scotland Yard. Scotland Yard? Kann ich Sie unter vier Augen sprechen? Folgen Sie mir bitte. Der Schlag kam so plötzlich, dass es mir schwer fiel, meine Gedanken zu ordnen. Wer von Ihnen könnte es sein? Jung Descoigne? Henry? Ethelred? Der Pfarrer? Der General? Lady Agatha? Oder etwa alle zusammen? Nun? Euer Gnaden, sind der Herzog von Chalfant? Ja. Ich bin Detektivinspektor Burger. Ich komme von der Mordkommission. Ich habe einen Haftbefehl gegen Sie wegen Mordes. Wegen Mordes? Sie werden beschuldigt, Mr. Lionel Holland ermordet zu haben. Wen habe ich ermordet? Mr. Lionel Holland. Wohnhaft Nummer 242, Connaught Square, Bayswater, am 17. Oktober dieses Jahres. Ich war auf das Äußerste bestürzt. Welche Kette von Ereignissen konnte zu dieser nicht sehr amüsanten Ironie des Schicksals geführt haben? Ich konnte nur vermuten, dass Lionel seine Drohung des Selbstmordes wahrgemacht hatte. Aber wie konnte dann die Schuld dafür auf mich fallen? Nur die Zeit allein und das Gericht konnte die Frage beantworten. Da ich keinerlei Veranlassung hatte, auch nur eins von den mir zustehenden Privilegien meines Standes fallen zu lassen, machte ich von dem Recht Gebrauch, die Verhandlung vor dem House of Lords stattfinden zu lassen. Louis Descoigne Mazzini, Herzog von Chalfont und Peer von England. Sie sind des Mordes angeklagt. Ich frage Sie, Euer Gnaden, bekennen Sie sich des Verbrechens, dessen Sie angeklagt werden, schuldig oder nicht schuldig? Nicht schuldig. Welchem Urteil unterwerfen Sie sich? Dem Gottes und meiner Peers. Möge Gott, Euer Gnaden, seinen Beistand geben. Die Wahrheit, die reine Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Mrs. Holland, würden Sie dem Gericht über das Gespräch mit Ihrem Mann berichten, das Sie am Abend vor seinem Tode mit ihm geführt haben? Er sagte mir, dass Louis, der Gefangene, ihn am nächsten Tag in einer heiklen Angelegenheit aufsuchen wollte. Hat er Ihnen Näheres darüber gesagt? Er hatte erfahren, dass zwischen dem Angeklagten und mir intime Beziehungen bestanden? Ja. Und wie verhielt er sich dazu? Er hielt es für das Richtigste, ihn darüber zu informieren, dass er keinen anderen Ausweg sehe, als sofort die Scheidung einzureichen. Sie kennen doch den Angeklagten. Wie würde er wohl darauf reagiert haben? Ich nehme an, er war darüber sehr ärgerlich. Nachdem er Herzog geworden war, war ich ihm im Wege. Ich verstehe. Er versuchte, sich ihrer zu entledigen. Ja. Mrs. Holland, es tut mir leid, aber ich kann Ihnen dieses Verhör nicht ersparen. Würden Sie dem Gericht erzählen, wie Sie den Leichnam Ihres Gatten gefunden haben? Ich kam etwa gegen 3:30 zurück. Oh. Da Das Gericht hat nichts dagegen einzuwenden, wenn die Zeugin Platz nimmt. Bitte, Mrs. Holland. Ich kam etwa um 3:30 zurück und betrat das Arbeitszimmer von Lionel. Er lag auf dem Boden. Ein Dolch steckte in seiner Brust. Eine letzte Frage, Mrs. Holland. Hat Ihr Gatte jemals Selbstmordabsichten geäußert? Niemals. Danke, Mrs. Holland. Mein Mandant beantragt, die Zeugin selbst ins Kreuzverhör nehmen zu dürfen. Das Gericht gibt dem Antrag statt. Mrs. Holland, Sie wissen, was es bedeutet, dass Sie unter Eid stehen. Selbstverständlich. Sie wissen, dass von der Wahrheit Ihrer Aussage ein Leben abhängt. Ja. Ich behaupte, dass die Unterhaltung, die Sie mit Ihrem Mann am Abend vor seinem Tode geführt haben wollen, frei erfunden ist. Das ist nicht wahr. Ich behaupte, dass Ihr Mann Selbstmord begangen hat. Das hätte er niemals getan, ohne einen Abschiedsbrief zu hinterlassen. Können Sie schwören, dass kein Brief da war? Die Beamten haben den Raum sorgfältig durchsucht und haben nichts entdeckt. Ich unterstelle, dass Ihre Aussage eine Kette von Lügen ist, mit der Absicht, sich an mir zu rächen. Das ist nicht wahr! Ich möchte hoffen, dass der Angeklagte seine Fragen nicht in der Absicht stellt, die Zeugin zu quälen. Meine Absicht, Euer Ehren, ist es, die Wahrheit zu finden. Das, Euer Gnaden, ist die oberste Aufgabe dieses Gerichtshofes. Die Wahrheit, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Sie sind Edith Descoigne-Mazzini, Herzogin von Schäfel. Ja. Wann und wo wurden Sie die Ehefrau des Angeklagten? Gestern früh, im Gefängnis von Pentonville. Was ich damit vor aller Welt eindeutig beweisen wollte, ist mein Glaube an seine Unschuld. Durch meine Heirat wollte ich ihm zeigen, dass ich ihm nichts nachtrage und ihn nicht verurteile. Ich verstehe, dass seine Höflichkeit und Freundlichkeit es ihm schwer machten, die Avancen einer anderen Frau zurückzuweisen. Ich weiß, dass er ein Mann ist, dem ich unbesorgt mein weiteres Leben anvertrauen kann. Nicht nur ich habe eine hohe Meinung von ihm. Mein verstorbener Ehemann Henry und sein ebenfalls dahingegangener Onkel Ethelred, der 8. Herzog, die bedauerlicherweise hier nicht aussagen können. Sie und alle anderen Mitglieder der Familie Descoigne würden, wenn sie noch lebten, zweifellos alle meine Worte unterstreichen. Vielen Dank, Euer Gnaden. Der Tote war Kunde des Bankhauses, dessen Präsident und geschäftsführender Direktor Sie sind? Jawohl. Zu geschäftlichen Besprechungen würde er normalerweise doch in Ihr Büro kommen. Ja. Stattdessen forderte er Sie auf, ihn zu Hause zu besuchen. Ja. Er hat Sie zu sich eingeladen, um geschäftliche Dinge zu besprechen. Ja. Und Sie erwarten vom Gerichtshof, Ihnen das zu glauben? Ja. Im Verlauf dieser geschäftlichen Unterredung brach er in Tränen aus, fiel auf die Knie und drohte mit Selbstmord. Ja. Ist das üblich bei geschäftlichen Besprechungen? Nein, gewöhnlich nicht. Aber in diesem Fall ist es geschehen. Ja. Und Sie erwarten vom Gerichtshof, Ihnen auch das zu glauben? Ja. Und dann wurde diese geschäftliche Unterredung immer hitziger. Sie prügelten sich sogar und er bedrohte Sie mit einer Waffe. Ja. Ist das üblich bei einer geschäftlichen Besprechung? Nein. Aber in diesem Fall ist es geschehen. Ja. Und Sie erwarten vom Gerichtshof, Ihnen das zu glauben? Ja. Na gut. Haben Sie schon mal gehört, dass ein Mann und der Liebhaber seiner Frau sich geprügelt haben? Ja. Kommt das oft vor? Es ist ein beliebtes Klischee in den billigeren Romanen. Ich behaupte, es passierte in diesem Fall nicht im Roman, sondern in Wirklichkeit. Und ich behaupte das Gegenteil. Ich behaupte ferner, weil Sie damals die Großmut Ihrer zukünftigen Frau noch nicht kennen konnten, hätte ein Scheidungsprozess, in den Sie verwickelt worden wären, Ihnen sämtliche Chancen genommen, eine derartig vorteilhafte Partie zu machen und diese reiche und schöne Frau zu heiraten. Nein, durchaus nicht. Jedenfalls hatten Sie die Absicht, Mrs. Holland fallen zu lassen. Nein. Aber Sie waren doch im Begriff, Mrs. Descoigne zu heiraten. Ich muss gestehen, dass ich auf das Urteil doch ein wenig gespannt bin. Milord! Die Frage an eure Lordschaften lautet: Ist der des Mordes angeklagte Louis Destroyen Mazzini, Herzog von Schelfen, schuldig oder nicht schuldig? Schuldig bei meiner Ehre. Schuldig bei meiner Ehre. Schuldig bei meiner Ehre. Ich finde es angebracht und rührend, wenn meine Frau mich besucht, die heute früh hier war, um Abschied von mir zu nehmen. Dass du hierher kommst, finde ich dagegen ebenso unangebracht wie äußerst taktlos. Dein letzter Blick war so hasserfüllt, dass es mir unerträglich war, mich mit dieser Erinnerung von dir zu trennen. Du hast wohl vergessen, dass du es warst, die den Strick für mich geknüpft hat. Dafür kannst du kaum einen zärtlichen Blick erwarten. Gibt es gar keine Hoffnung? Hoffnung für wen? Ich habe nur so gedacht an deine Frage während der Verhandlung, ob Lionel einen Abschiedsbrief hinterlassen hat. Angenommen, das hätte er und der Brief würde gefunden werden, sogar jetzt noch. Es könnte doch möglich sein. Das wäre ein Wunder. Wunder können doch passieren. Wunder könnten passieren. Verstehe. Wie eigenartig sich doch alles entwickelt hat, Louis. Denk nur, wenn ich deine Frau geworden wäre und nicht Edith. Oder Lionel zum Beispiel, nicht dein Mann. Dann lebte er noch und du würdest morgen früh nicht aufgehängt werden. Es sei denn, dass dich jemand anderes ermordet hätte. Darauf kommt es wohl jetzt kaum noch an. Meinst du? Denkst du manchmal noch an früher, als wir immer spielten Eni, Meni, Meini, Mu? Raus bist du. Ja, wer verloren hat, der muss raus. So war doch die Regel. Es sind schon sehr viele aus dem Spiel ausgeschieden. Und immer war es einer von den Descoins. Wir scheinen eine sehr kurzlebige Familie zu sein. Natürlich gehört Edith nur durch ihre Heirat zur Familie Descoin. Darum sind ihre Aussichten wohl etwas besser. Oder es müsste ein Wunder geschehen. Wie das, von dem wir vorhin sprachen. Das war es also. Sie wird einen Selbstmordbrief finden, wenn ich meinerseits Edith ermorden würde. Demnach sprechen wir jetzt also von zwei Wundern. Ja. Ich frage mich nur, ob das eine mit dem anderen etwas zu tun hat. Die Möglichkeit besteht immerhin. Was meinst du? Die Sprechzeit ist um. Was meinst du, Louis? Arme Edith. Ich fürchte, all dies wird sie Jahre ihres Lebens kosten. Au revoir, Louis. Au revoir. Was blieb mir anderes übrig, als zu akzeptieren? Schließlich könnte ich später immer noch entscheiden, wer von den beiden wirklich an die Reihe kam. Liebe Edith, bezaubernde Sibylla, wie verschieden sie waren und wie gut ich jede von ihnen kannte. Jedenfalls dachte ich so. Aber die Nacht ist vorübergegangen und nichts ist geschehen. Es ist jetzt wenige Minuten vor acht und mir wird klar, dass Sibylla gestern wohl nur gekommen war, um mich zu quälen und falsche Hoffnungen in mir zu wecken, um sie dann zu zerstören. Es sah mir wohl kaum ähnlich, dass ich darauf nicht gekommen war. Und andererseits, wie sehr sah es Sibylla ähnlich? Ist es soweit? Ihr Menschenbrüder, die ihr nach uns lebt, verhärtet eure Herzen nicht zu Stein. Wenn ihr uns Armen euer Mitleid gebt, wird Gott dereinst auch euch die Schuld verzeihen. Haben Sie noch irgendwelche Anweisungen? Nein, keine. Ich möchte Ihnen nur noch für Ihre liebenswürdige Behandlung danken. Wollen Sie unseren Freund nicht vorstellen? Mr. Elliot, seine Gnaden, der Herzog von Chalfont. Guten Morgen, euer Gnaden. Es dauert nicht länger als ein paar Minuten. Aber zuerst, wenn euer Gnaden mir die Freiheit gestatten, würde ich Ihnen gerne ein paar Verse vorlesen. Von mir persönlich für solche traurigen oder besinnlichen Augenblicke verfasst. Euer Gnaden gestatten? Mit Vergnügen. Mein Freund, bedenke... Oh, Verzeihung. Euer Gnaden, bedenkt, der letzte Atemzug, der euch verblieb, oh, nutzt ihn gut, denn er wird schnell vergangen sein. Die Lebensspanne beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. Und oh, wie lang, dagegen dauert doch die Ewigkeit. Seid stark und voll Vertrauen. Colonel! Ja? Euer Gnaden, wir haben soeben einen überaus erfreulichen Anruf vom Innenministerium erhalten. Ein Brief wurde gefunden, ohne jeden Zweifel von Mr. Holland, der sagt, dass er Selbstmord begehen will. Es ist ein Wunder. Ja, es ist ein Wunder. Bis wir weitere Instruktionen bekommen, darf ich Sie bitten, sich in meinen Räumen aufzuhalten. Guten Morgen. Guten Morgen, Euer Gnaden. Ich versichere Ihnen, dass ich nie so glücklich war, einer dienstlichen Pflicht enthoben zu sein. Armer Elliot. Wenn er nicht darauf bestanden hätte, sein fürchterliches Gedicht zu lesen, würde ich jetzt schon säuberlich an seinem Strick baumeln. Er hatte sich so darauf gefreut. Übrigens werden Sie draußen schon von einer großen Menge Neugieriger erwartet. Da ich Sie nicht mit meinem Tod erfreuen konnte, sollen Sie doch wenigstens sehen, dass ich noch lebe. Außerdem erwartet Sie nicht nur Ihre Gnaden die Herzogin, sondern auch Mrs. Holland. Wie geht doch das Lied? Wie glücklich könnte ich mit einer sein, ließ mich die andere Hübsche allein. Auf Wiedersehen. Leben Sie wohl. Danke sehr. Könnte ich mit einer sein, ließ mich die andere Hübsche allein. Euer Gnaden? Ja. Ich komme von dem Gesellschaftsmagazin Titbits. Ich bin von der Redaktion beauftragt, mit Ihnen über die Veröffentlichung Ihrer Memoiren zu verhandeln. Meine Memoiren? Ach, meine Memoiren. Meine Memoiren?